sich voll von Brüdern in keiner Not aus Rennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie es die Väter waren, und eher sterben wir den Tod, als in der Knechtschaft zu leben. Es nahen Tausende von Rittern schwer bewaffnet, auch zu Rast von Hohn und Übermut getrieben, reitet ein gewaltig Rast, das neue Bergvolk zu bezwingen, sind sie hier als neue Herren. Und um sie zu beherrschen, wollen sie weiter nach Luzern. Doch hier vor Sempach warten sie schon. Die Eidgenossen wollen keinen Fremden trauen. Ein Mann aus ihren Reihen, wir wenden diese Not der Freiheit eine Kasse, er geht in den Opfertod. Ein Mann aus ihren Reihen, wir bringen diesen Sieg. Die Sage lasst euch künden und das Heldenlied. Herzog Leopold der Dritte führt sie an, die Feindesmacht wie eine Walze eisenstarrend. Probieren sie sich zur Schlacht von ihren Hügeln, stürmen die Schweizer freie Männer allesamt. Ein Sturmangriff in Keilform, es liegt in Gottes Hand. Denn hier vor Sempach warten sie schon. Die Eidgenossen wollen keinen Fremden trauen. Und ein Mann aus ihren Reihen, wir wenden diesen Not der Freiheit eine Kasse, er geht in den Opfertod. Ein Mann aus ihren Reihen, wir bringen diesen Sieg. Die Sage lasst euch künden und das Heldenlied. Stände kämpfen unverdrossen im Sturmeslauf, doch langsam die Ritterlanzen halten sie auf. Ein Schlagen, Hauen, Stechen, es ist ein verzweifelter Ringen, denn die starre Eisenwalze lässt sich nicht durchdringen. Winkelried, ein Mann der Tat und des Vaterlandes Ehre, er löst sich aus der Ordnung und er stürzt sich in die Sperre. Durchbohrt von Eisenspitzen, tief begraben in der Brust, so reißt er sie zu Boden, ja sein Tod ist ihm bewusst. Und über seine Leiche springen nun die Eidgenossen in den Kessel, in die Lücke, dafür ist sein Blut geflossen. Der Freiheit eine Gasse und Tod der Tyrannei, keine Gefangenen, sie schlagen.